Das Wutgeheul der enttäuschten Kiowas gellte uns noch eine ganze Weile nach. Aber natürlich störte uns das nicht weiter. Die Übergabe der Gefangenen vollzog sich glatt und schnell. Und danach verließen wir schleunigst diese Gegend und legten noch in der Nacht eine tüchtige Strecke zurück. Nach einem wahren Gewaltritt gelangten wir nach einigen Tagen an den Red River, den Winnetou Rio Boxer und die Totches genannt hatte. Statt des erhofften Boten meines roten Bruders fanden wir dort die Leichen der beiden Händler, die uns Auskunft über das Dorf der Kiowas gegeben hatten. Sie waren von Centa erschossen worden, wie ich später erfuhr. Da wir nun nicht wussten, wohin wir Winnetou hätten folgen sollen, wendeten wir uns zum Arkansas hinüber, um auf dem geradesten Wege nach St. Louis zu kommen. Mein erster Gang dort war zu meinem alten Mr. Henry, dem Büchsenmacher. Als ich in seine Werkstatt trat, saß er bei der Lampe an der Drehbank und überhörte mein Kommen. Seid ihr mit dem neuen Stutzen bald fertig, Mr. Henry? Oho, ihr seid es. Der Hauslehrer, der Landvermesser, der Westmann, der verteufelte Old Shatterhand. Woher kennt ihr diesen Namen? Woher? Es wird ja überall von euch erzählt. Auch hier nach St. Louis ist euer Ruf als einer der besten Westmänner gedrungen. Mr. White, der Oberingenieur vom Bahnbau, brachte die erste Nachricht. Er war voll des Lobes über euch, was mich von Herzen gefreut hat. Die Krone aber setzte euch Winnetou auf. Winnetou war hier wann? Vor 3 Tagen. War hinter diesem Kerl, diesem Center her. Der hat durch seine Flucht aus dem Dorfe der Rothäute, wie mir Winnetou erzählte, auf das erhoffte Gold des Apachenhäuptlings verzichten müssen. Deshalb erschoss er unterwegs 2 Händler und machte sich mit ihren Waren und ihren Mauleseln aus dem Staube. Zeitweilig ging seine Spur verloren, aber dann konnte Winnetou sie auf einer Faktorei wiederfinden. Dort hatte der Mörder alles verkauft und war auf einem guten Pferde nach Osten weitergeritten. Der Apache schickte seine Krieger in die Heimat zurück und nahm die weitere Verfolgung allein auf. Er hatte genug Nuggets bei sich, um hier im Osten längere Zeit leben zu können. Tja, so ist das, mein lieber Shatterhand. Wisst ihr, Mr. Henry, wohin Winnetou von hier aus wollte? Ja, nach New Orleans. Aber ich soll euch sagen, dass ihr ihm dahin nicht folgen sollt. Er wird an mich Nachricht geben, wo er zu finden ist. So werde ich zunächst einmal hier in Ruhe meine Geschäfte abwickeln. Das ist recht, mein Lieber. Auf diese Weise kann ich eure Gegenwart noch eine Zeit lang genießen. Wenn ihr jetzt als reicher Mann nicht zu stolz dazu werdet, euch mit einem einfachen Büchsenmacher sehen zu lassen. Na, ich weiß ja, dass ihr nur Spaß macht, Sir. Wollen auch erst mal abwarten, was die Atlantic und Pacific Company auszahlen wird. Ich gehe mit, wenn's euch recht ist. Am nächsten Morgen saßen wir alle, Sam Hawkins, Dick Stone, Will Parker, Mr. Henry und ich im Büro der Gesellschaft. Als es an die Regelung der Geldfrage ging, gab sich Sam alle Mühe, eine Sondervergütung für mich herauszuschlagen, aber vergeblich. Immerhin war die Summe, die ich erhielt, für meine Verhältnisse bedeutend. Ich lieferte die Messgeräte und sämtliche Zeichnungen ab und war nun wieder ein freier Mann. Was sollte ich nun mit meiner Freiheit anfangen? Hinüber in die alte Heimat fahren? Nein, noch lockte der wilde Westen viel zu stark. Ich wollte dorthin zurück. Meine 3 Gefährten hatten andere Pläne. Sie wollten sich erst gründlich erholen und erst mit Eintritt der wärmeren Jahreszeit wieder zurückgehen. Da ich nicht so lange warten wollte, so gab es einen herzlichen Abschied von ihnen. Es sollten Jahre vergehen, bis ich wieder mit ihnen zusammentraf. Die Hälfte der verdienten Summe schickte ich nach Hause. Das andere hinterlegte ich auf einer Bank. Mit einem kleinen Rest zog ich munter und unternehmungslustig los. Ich verwendete die Wintermonate zu Sprachstudien bei verschiedenen Indianerstämmen, die den Apachen freundlich gesinnt waren. Im Frühjahr besuchte ich das Lager am Rio Pecos, wo ich auch Winnetou antraf, der von seiner Verfolgungsjagd auf den Mörder seiner Angehörigen ohne Ergebnis in sein Pueblo hatte zurückkehren müssen. Center war in den Wirren des damals ausbrechenden Bürgerkrieges glücklich entkommen. Nach einem Aufenthalt von einigen Wochen gab ich meinen Hatatitla bei den Apachen in Pflege und nahm dafür meinen alten Rotschimmel wieder zwischen die Beine, der sich vor Freude ganz närrisch aufführte. Ich hatte nämlich unterwegs einen gebildeten, kühnen und unternehmungslustigen Engländer, Mr. Bothwell, kennengelernt, mit dem ich eine Afrika-Reise verabredet hatte. Abermals musste ich mich von Winnetou trennen.